Zuversicht der Unsterblichkeit von Friedrich von Schiller. Zum neuen Leben ist der Tote hier erstanden, das weiß und glaub ich festiglich. Mich lehrens schon die Weisen ahnden, und Schurken überzeugen mich.